dem Propeller. Glück auf zum Sieg. Flieger halten alle Tag und Nacht für die Heimat eure Macht. Glück auf zum Siegen. Flieg aller Flieg. Wir sind zu jeder Zeit und Tag bereit. Oh, God.